Frag doch den Inder. Werbung. Blöde Werbung noch dazu. Politik? Wichtig, sehr wichtig. Wenige Menschen kümmern um das, beschweren sich darüber, aber wenige gestalten sie. Wiener Schnitzel. Aus Schwein, hoffentlich ein glückliches Schwein. Sein oder nicht sein? Sein, sein, sein, weil wir sind. Fremdenfeindlichkeit. Feindlichkeit ist immer schlecht und ist mir fremd. Bollywood. Filme. Graz. Schön. Afroasiatisches Institut. Schöne Seite und wichtige Seite von der katholischen Kirche. Steiermark. Das grüne Herz Österreichs.